Erster Samaria muss die Strafe dafür tragen, dass es sich gegen seinen Gott aufgelehnt hat. Die Menschen werden durch das Schwert sterben, kleine Kinder und schwangere Frauen werden getötet werden. Zweiter Israel, kehre zu Jahwe, deinem Gott, zurück, denn deine Sünden haben dich zu Fall gebracht. Dritter, nehmt Worte der Reue mit euch und kehrt damit zu Jahwe zurück. Sagt zu ihm, vergib uns unsere ganze Schuld und sei gnädig, dann wollen wir dir unsere Versprechen mit unseren Worten geben. Vierter, wir werden nicht mehr Hilfe bei Assur suchen, wir werden nicht mehr auf Pferde für den Krieg vertrauen und wir werden die Götzenbilder unserer Hände nicht mehr unser Gott nennen, denn bei dir finden Weisen Barmherzigkeit. Fünfter, ich werde ihre Untreue heilen und ihnen freiwillig Liebe zeigen, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewendet. Sechster, ich werde für Israel wie Tau sein, damit es wie eine Lilie blüht und tiefe Wurzeln schlägt wie die Bäume im Libanon. Siebter, seine Zweige werden sich ausbreiten, seine Schönheit wird wie die eines Ölbaums sein und sein Duft wie der des Libanon. Achter, die Menschen, die unter seinem Schutz leben, werden dann wieder Getreide anbauen und wie ein Weinstock gedeihen. Sein Ruf wird so gut sein wie der Wein aus dem Libanon. Neuntes, O Ephraim, was habe ich in Zukunft mit Götzen zu tun? Ich allein werde dich erhören und für dich sorgen. Ich bin wie eine grüne Zypresse, und deine Früchte werden zeigen, dass sie von mir kommen. Zehnter, wer ist weise genug, um dies zu verstehen und zu erkennen? Jahwes Wege sind gerecht. Die Gerechten gehen sicher auf ihnen, aber die Untreuen stolpern auf ihnen.